Wenn es sein muss, erfährt ich ja. Wenn es sein muss, werde ich sicher. Mach's auf Gangster, doch ist sie nicht, ja. Mach die Fakten, Nicker, schieß ich, ja. Mach die Fakten, Nicker, kann ich, ja. Aufgewachsen, wo gewalt ist, ja. 36 ist meine Gegend, ja. Glaub mir, ich darf auch mein Leben, ja. Für die Gang, ja. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Mach dir Faxen, mach das rar für die Gang, ja. Haben die Bullen dich am Arsch für die Gang, ja. Besser, wenn du denen nichts sagst für die Gang, ja. Denn mein Anwalt ist am Start für die Gang. Leute haben Angst, Dicker, ja. Denn ich bin zu krank, Dicker, ja. Guck mich nicht so an, Dicker, ja. Denn ich stell dich ab, Dicker, ja. Warum hab ich das nur getan, Dicker, ja. Sie trauern jetzt an deinem Grab, Dicker, ja. Ich hatte keine andere Wahl, Dicker. Nein, ich hatte keine andere Wahl, Dicker, ja. Ich hol mir alle, die du liebst, Dicker, ja. Besser, wenn du dich verpisst, Dicker, ja. Keiner von euch ist ein G, ja. Denn ihr redet alle vor Gericht, Dicker, ja. Der Kronzeuge wird jetzt gejagt, Dicker, ja. Es fallen jetzt Schüsse aus dem Band, Dicker, ja. So endest du hier für Verrat, Dicker, ja. Ich mach das alles für die Gang, Dicker, ja. Wenn es sein muss, ja, verreck ich, ja. Wenn es sein muss, werde ich lässig, ja. Mach's auf Gangster, doch ist hier nicht, ja. Mach die Faxen, Nicker, schieß ich, ja. Mach die Faxen, Nicker, knallt ich, ja. Aufgewachsen, wo gewalt ist, ja. 361 ist meine Gegend, ja. Glaub mir, ich schaffe mein Leben, ja. Für die Gang, ey. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Für die Gang, ja. Mach dir Faxen, sitz ich ab für die Gang, ja. Jeder weiß, dass ich schon mal für die Gang sag. Meine Jungs bezahlen in Bar ihre Panzer. Und das ist alles wahr. Kleiner schießen und schlitzen, Gefängnis absitzen. Und das für die Bande, ich nehme es in Kauf. Hier kann der Kripo sich ficken, denn keiner von meinen Jungs redet sich raus. So nimmt das Leben seinen Lauf. Ich mache Cash mit meinem Team. Es gibt keinen Weg wieder raus. Du musst dir die Tattoos verdienen. Immer mit deinem Bein im Grab. Aber ich krieg nicht genug. Und morgen ist ein neuer Tag. Und bis hierhin lief's noch ganz gut. Und auch wenn der Teufel mich jagt, ich vergieße das Blut. Für die Fam, für die Fans, für die Gang. Wenn es sein muss, ja, verreck ich, ja. Wenn es sein muss, werde ich lässig, ja. Mach's auf Gangster, doch ist zielig, ja. Mach die Faxen, Nicker, schieß ich, ja. Mach die Faxen, Nicker, knallt ich, ja. Aufgewachsen, wo gewalt ist, ja. 361 ist meine Gegend, ja. Glaub mir, ich schaff auch mein Leben, ja. Für die Gang, ey. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja. Für die Gang, für die Gang, für die Gang, ja.